Die alte Schnackinde, die sitzt zwischen Eischrank und Ofen im Lehnstuhl, wie aus der Gusseisenzeide. Zählt paar Geschichten, die sind ganz verschimmelt, so sagen die Leute, aber die sind nicht gescheit. Die Kinder, die hören sie nämlich ganz gerne, vor allem die eine, die von der Edeltraut List. Sie stellen einen Rahmen aus Holz um den Lehnstuhl mit alter Schnackhilde, weil's dann wie Fernsehen ist. Sie ist in das Städtchen aus Hamburg gekommen, glich Claudia Schiffer, glücklich und reich und sehr schön. Edeltraut List war ein Callgirl und hatte genug von Liebe für Geld, Gefühl und Gesinn. Verkaufte paar Brillis, dafür einen Laden für Tiere und Futter, sang auch im Kirchenchor mit. Trug scharfe Klamotten nur nachts in der Disco und ließ auch die Kerle an ihre Wäsche nitten. Nun ist ja das sogenannte Leben für Mädels wie Trautchen niederträchtig gemein. Die Lottels aus Hamburg, die lang nach ihr suchen, sie war ja geflohen, fanden sich schließlich hier ein. Naja, sie zerschnitten, das muss man nicht schildern, und schlugen den Laden, Hunde und Katzen kaputt. Zwei Männer vom Wachdienst, die haben sie gefunden, sie lag da in einer Lache aus Tiermenschenblut. List ist am Leben geblieben, der Schnitt von der Schleife runter und bis zum Kinn. Das kriegte der Schönheitschirurg für paar Brillis und paar Tütchen Koks ganz ordentlich wieder hin. Sie gründete darauf mit diesen fünf Mädels, geschändet wie sie, die Loge zur sprechenden Katz. Sie lebten am Tag in diesem Städtchen wie alle anderen, nachts ging's in Hamburg auf Hans. Rache kennt keine Gesetze, doch unter den Sechsen, da war Gesetz die Verschwiegenheit. Und wie viele Stunden in schaurigen Nächten die Rache sich hinzog, das bleibt in Dunkelheit. Zwei Pilzsammler fanden Gewitterschutz suchend die Erlenhöhle, grausiges Folterversteck. Vermoderte Männer, zerschnittene Gesichter und in einer Kiste Schönheitschirurgenbesteck. Die Herren der Schöpfung, die sind ja so weise, so grausam, das meinten sie, macht eine Frau keinen Macht. Die sucht nur Kerle und Edeltraut List, so wie ihre fünf Mädels, zogen so nach und nach fort. Die Jahre vergehen, wo sind sie geblieben, zurück kam noch keiner, aber das weiß man ja nicht. Die Schönheitschirurgen sind Künstler, lacht alte Schnackhilde und streicht sich so merkwürdig übers Gesicht.